Nach einer Statistik des Stuttgarter Neuen Tageblattes vom September 1918, Nummer 414, betrug in Preußen auf je 100.000 männliche Personen die Zahl der Studierenden 1915 83 evangelische, 66 katholische, 556 israelitische, 1916 88 evangelische, 73 katholische, 587 israelitische, 1917 132 evangelische, 91 katholische, 662 israelitische. Sonach sind die Israeliten am Studium 6 bis 7 Mal stärker beteiligt als die anderen Bekenntnisse. Noch auffälliger stellen sich die Verhältnisse an der Universität in Wien, wo die Studierenden folgende Zahlen aufweisen: Wintersemester 1913-14 6.167 arische Hörer, 2.736 jüdische Hörer, das sind 30% der Gesamtheit. 1914-15 3.249 arische Hörer, 2.668 jüdische Hörer, das sind 45% der Gesamtheit. In den nächsten Kriegsjahren haben sich die Verhältnisse noch weiter zugunsten der Juden verschoben, jedoch liegen darüber keine sicheren Zahlen mehr vor. Noch fehlt es zurzeit an umfassenden Nachweisen darüber, in welchem Maße das Volk Juda an der Urheberschaft des Weltkrieges und der Revolution beteiligt war. Wichtige Beiträge zu dieser Frage liefert das amerikanische Buch von Henry Ford, Der internationale Jude, ein Weltproblem, Hammer Verlag Leipzig. Es enthält die Nachweise, dass amerikanische Judenfirmen die eifrigsten Schürer zum Eintritt Amerikas in den Krieg bildeten, das ganze Kriegsgeschäft in die Hand nahmen und riesige Gewinne einheimsten. Die kleine Hammerschrift »Die verborgene Macht« führt den Nachweis, dass der Weltkrieg durch die vom Judentum geleitete Entente-Freimaurerei vorbereitet und inszeniert wurde. Während des Krieges verhinderte eine peinliche Zensur die Bekanntgabe aller für Juda abträglichen Tatsachen, sodass nun erst allmählich das Nötige zusammengetragen werden kann. Bemerkenswerte Bibelstellen. Wir können dem Volk Israel eine rühmliche Geschichte zugestehen. Nur soll man mit der konventionellen Geschichtsdarstellung brechen, die unsere Augen mit Scheuklappen bedeckt hat. Das Alte Testament enthält allerdings die Geschichte Israels. Aber das Volk Israel ist nicht identisch mit der hebräischen Rasse. Wir erblicken in Israel und Juda zwei rassisch verschiedene Völker, die sich allerdings mehrere Jahrhunderte hindurch zusammen durchs Leben geschlagen haben. Aber wie Schiffbrüchige auf einem Brett, jeder suchte den anderen hinunterzustoßen und derjenige, den dieses Schicksal traf, ist eben wenigstens als Nation untergegangen. Nicht Freundschaft und Liebe hat zwischen diesen Brudervölkern geherrscht. Sie haben sich bekämpft, wie sich Feuer und Wasser bekämpfen. In des alten israelitischen Kriegshelden Abner zornigem Ausruf »Bin ich denn ein jüdischer Hundskopf?« spiegelt sich die namenlose Verachtung der Israeliten gegen den Hebräer. 2. Samuel 3,8, von Luther ungenau übersetzt, vergleiche neue Bibelübersetzung von Couch. Und diese Stimmung ist vollständig übergegangen auf die halb arabisierten Nachkommen Israels im heutigen Palästina, die ausspeien, wenn ein Hebräer vorübergeht. Das Volk Israel hat als geordneter Staat in Palästina bestanden, lange bevor die Hebräer in größerer Anzahl dahin gelangten. Einzelne Versprengte mögen schon sehr früh dort gewesen sein. Die Abrahamsgeschichte der Genesis lässt darauf schließen, dass in den Euphratländereien in grauer Vorzeit Austreibungen stattgefunden haben müssen, die dann auch für Kanaan nicht ohne Folgen blieben. Aber wirklich festen Fuß fassten die Hebräer erst dort zur Zeit Moses, ca. 1200 Jahre vor Christi Geburt. Es handelt sich hier um das weltgeschichtliche Meisterstück der Schmarotzerkunst. Ein Polyp hat den kräftigen Körper eines tüchtigen kleinen Volkes umklammert, trotz seines Sträubens. Seine Saugnäpfe haben ihm die Lebenskraft ausgesogen. Der Polyp hat verstanden, sich mit dem Unstrikten zu identifizieren, dessen Leistungen für die seinigen auszugeben. Israels Taten und Dichtungen sind der Geleitbrief einer Rasse geworden, die selber zu derartigem nicht die geringste Befähigung besaß. Jüdisches Wesen und jüdische Moral offenbaren sich in folgenden Bibelstellen. Verheißungen und Gesetze gegen die nichtjüdischen Wirtsvölker. Ich will dir und deinem Samen geben das Land, darinnen du ein Fremdling bist, nämlich das ganze Land Kanaan zu ewiger Besitzung. 1. Mose 17,8. Deinen Samen will ich segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie Sand am Meere, und dein Same soll besitzen die Tore seiner Feinde. 1. Mose 22,17. Bleibe ein Fremdling in diesem Lande, und ich will mit dir sein und dich segnen, denn dir und deinem Samen will ich alle diese Länder geben. 1. Mose 26,3. Hüte dich, dass du nicht einen Bund machest mit den Einwohnern des Landes, darein du kommst, dass sie nicht zum Ärgernis unter dir werden, sondern ihre Altäre sollst du umstürzen, ihre Götter zertrümmern und ihre heiligen Haine ausrotten. 2. Mose 34, 12-13. Und wenn sie, die fremden Völker, Jahwe, dein Gott, dir preisgibt, dass du sie schlägst, so sollst du sie umbringen, dass du keinen Bund mit ihnen machest, noch ihnen Gunst erzeigest. Und sollst dich nicht mit ihnen befreunden, eure Töchter sollt ihr nicht geben ihren Söhnen, und ihre Töchter sollt ihr nicht nehmen euren Söhnen. 5. Moses 7,2. Heutigen Tages lege ich Furcht und Schrecken vor dir auf alle Völker unter allen Himmeln, dass, wenn sie von dir hören, ihnen Bange und Wehe werden soll vor der Zukunft. 5. Moses 2,25. Du wirst alle Völker fressen, die dein Herr dir geben wird. Du sollst ihrer nicht schonen und ihre Götter nicht anerkennen, denn das würde dir eine Schlinge sein. 5. Mose 7,16. An den Fremden magst du wuchern, aber nicht an deinem Volksgenossen, auf das Jahwe dich segne in allem, was du vornimmst in dem Lande, dahin du kommst, um es in Besitz zu nehmen. 5. Mose 23,20. Du sollst aber aus deinen Volksgenossen einen zum König für über dich setzen. Du kannst nicht einen Fremden, der nicht deines Stammes ist, als König anerkennen. 5. Mose 17,15. Ihr Juden sollt kein Aas essen. Dem Fremdling in deinem Tor magst du es geben, dass er es esse, oder verkaufe es einem Nichtjuden. Denn du bist ein heiliges Volk. 5. Mose 14,21. Denn welche Nichtjuden oder Königreiche dir nicht dienen wollen, die sollen umkommen und ihre Völker verwüstet werden. Jesaja 16,12. Er wird dir ihre Könige in deine Gewalt geben, und du sollst ihr Andenken vernichten auf Erden. 5. Mose 7,24. Fürchte dich nicht vor dem Volke dieses Landes, denn sie sind dir zum Fraß gegeben. Dir zu geben große schöne Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser alles Guten voll, die du nicht gefüllt hast, und Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast, und du wirst dich satt darin essen. 5. Mose 6, 10-11. Und die Könige sollen deine Pfleger und die Fürstinnen deine Säugammen sein. Sie werden vor dir niederfallen auf das Angesicht und den Staub von deinen Füßen lecken. Jesajas 49, 23. Fremde, Nichtjuden, werden deine Mauern bauen und ihre Könige werden dir dienen. Und deine Tore sollen stets offen stehen Tag und Nacht, dass die Güter der Völker zu dir gebracht werden unter der Führung ihrer Könige. Jesajas 60, 10-12. Das Volk Juda im Land übet Gewalt und raubet getrost und schindet die Armen und Elenden und tut den Nichtjuden Gewalt und Unrecht. Hesekiel 22, 29. Die Erzväter Judas und jüdischen Stammeshelden. Abraham verkuppelt seine Frau Sarah an den ägyptischen König als Kebsweib zum Geschenke, aber der Herr Jahwe plagte darauf den Pharao mit großen Plagen um Sarais, Abrahams Weibes, willen. 1. Mose 12, 11-20. Später verkuppelt Abraham sein Weib auch an Abimelech und heimst Geschenke dafür ein. 1. Mose 20, 1-18. Isaak tut mit seinem Weibe desgleichen. 1. Mose

Während die deutschen Gemeindesparkassen zentralistisch zusammengefasst und deren Funktionen entsprechend erweitert, so wäre mit einem Schlage ein nationales Finanzinstitut geschaffen, das alle jüdischen Großbanken entbehrlich machte. Auch Staatsanleihen würde dieses neue Finanzinstitut leicht unterbringen können, wie ja die österreichischen Postsparkassen wiederholt erhebliche Teile der Staatsanleihen auf sich genommen haben. Zu alledem aber bedarf es zunächst der Verbreitung neuer Einsichten. Solange unser Volk die ihm drohende Gefahr nicht kennt und kein Verständnis für das verschlagene Wesen des Juden besitzt, wird man vergeblich von ihm erwarten, dass es das Judenjoch abschüttelt. Das Unterliegen der Nationen vor dem kleinen Volk der Juden ist nicht lediglich eine Wirkung jüdischer Geistes- und Willensüberlegenheit, als vielmehr eine Folge der völligen Verkennung der Sachlage seitens der arischen Völker. Der Jude steht seinerseits bewusst als Feind unter uns, sein Sippschaftsgesetz verpflichtet ihn, in uns Fremdlinge und Feinde zu sehen, in deren Mitte er unerkannt sich zu bewegen hat, um sie zu überlisten und auszurauben. Er führt einen bewussten Krieg gegen alle, jedoch wie sein Gesetz ihm gebietet, gedeckt durch falsche Flagge. Arischer Brauch ist es seit ältesten Zeiten, dem Gegner die Fehde offen anzusagen, den Krieg zu erklären. Heimlicher Überfall gilt als ruchlos. Dieser Brauch wurzelt so tief im arischen Wesen, dass die Möglichkeit, es könnte einmal anders geschehen, gar nicht in die Köpfe hinein will. Juda führt seit Jahrtausenden gegen die arische Menschheit diesen unangesagten, für die meisten unerkennbaren Krieg. Gutherzig und arglos öffnete unser Volk dem Gegner alle Pforten, Herz und Tasche. Ohne nennenswerten Kraftaufwand gelangte der Feind in Besitz der bedeutendsten Stellungen. Wir überließen ihm sorglos unsere materiellen und ideellen Güter, sahen in ihm einen Lebensgenossen, dem wir Vertrauen schuldig zu sein glaubten, da er anscheinend bisher unter ungerechten Vorurteilen gelitten hatte. Wir unterdrückten die heimliche Stimme, die uns vor ihm warnte. So wurden wir das Opfer unseres Vertrauens und dulden nun noch den Spott des listigen Fremdlings. Er rühmt sich seiner Überlegenheit, prahlt mit seinem Siege über die törichten Völker und der Schein gibt ihm Recht. Er hat den Erfolg auf seiner Seite. Aber kann hier ernstlich von einem Siege die Rede sein? Haben wir ihm nicht alles ohne einen ernstlichen Versuch der Gegenwehr ausgeliefert? Ist der Dieb, den wir ohne Argwohn in unser Haus luden und der unser Vertrauen missbraucht, ein Sieger? Kulturleben beruht wesentlich auf Vertrauen, auf Gegenseitigkeit und Gemeinsinn. Ohne Vertrauen zu den Nebenmenschen könnte der Bauer seine Saaten nicht auf die offenen Felder streuen. Ohne Vertrauen der Kaufmann seine Waren nicht durch weite Länder schicken. Gesetze können nur abschrecken und strafen, sie beziehen sich auf Ausnahmen. Das vielgestaltige tägliche Volksleben ist ohne Treu und Glauben und persönliches Ehrgefühl nicht denkbar. In diese vertrauende Menschheit trat der Jude als heimlicher Verräter und missbrauchte das Vertrauen auf Schritt und Tritt. Es kann nicht eher anders werden, als bis jeder das Verhältnis zum Juden richtig erkennt, bis er in ihm den Feind sieht. Volksbelehrung ist so nach der erste Schritt zur Besserung der Lage. Da eine wohlfeile volkstümliche Presse nicht zur Verfügung steht und deren Schaffung viele Jahre in Anspruch nehmen würde, müssen wir uns mit Mitteln helfen, die ohne viel Kosten anwendbar sind und rasch in breite Schichten dringen. Das sind volkstümlich belehrende Flugblätter. Solche erscheinen unter anderem bei der Deutschen Erneuerungsgemeinde in Leipzig. Auch die Sonderdrucke aus dem Hammer bilden einen wohlfeilen und wirksamen Aufklärungsstoff. Auch wohlfeile Schriften und Bücher, die über die Judenfrage belehren, gibt es heute in reicher Auswahl. An ihrer Verbreitung mitzuwirken, ist Ehrensache eines jeden, der sein Volkstum liebt und dessen Untergang verhüten will. Jeder gewissenhafte Deutsche, der sich für das Schicksal seines Volkes mitverantwortlich fühlt, sollte sich am Ende jeder Woche fragen, was er in dieser Zeit für sein Volk getan hat. Pessimismus, der da spricht, Alle alten Kulturvölker sind an der Judenseuche zugrunde gegangen. Wie sollten wir vor diesem Schicksal bewahrt bleiben, ist nicht berechtigt. Die Gefährlichkeit und Unwiderstehlichkeit des Judentums beruhte bisher darauf, dass sein Wesen und seine verderblichen Methoden von den Völkern nicht klar erkannt wurden. Erst deutsche Forscher haben volles Licht in das Dunkel gebracht und das Judenwesen völlig entlarvt. Ein Feind aber, der in seinen Eigenschaften und seinen Absichten vollauf durchschaut ist, verliert an Gefährlichkeit. Im Deutschen findet der Jude seinen starken, überlegenen Gegenpol. Das fühlt er recht wohl. Darum ist kein Volk in der ganzen Welt ihm so verhasst wie gerade das Deutsche. So wurde der große Weltkrieg angezettelt, zur Vernichtung des verhassten Deutschtums. Der Anschlag ist misslungen. Die unüberwindliche deutsche Kraft, die vor allem in geistigen Zonen wurzelt, wird sich trotz aller Ketten, die die Feinde ihr anzulegen trachten, wieder emporringen und mit der Überwindung des alten verbrecherischen Schandalentums der Völkerfreiheit und Kultur den höchsten Dienst erweisen. Die letzte Lösung des Judenproblems kann nur in einer völligen Ausscheidung aller Juden aus dem arischen Völkerleben gefunden werden. Ein Kompromiss ist ausgeschlossen. Wer die Möglichkeit für annehmbar hält, einzelne Juden unter uns zu dulden, der hat das Wesen der Judenfrage noch nicht begriffen. Es ist eine Frage auf Tod und Leben. Wir müssten Blödlinge sein, jemanden, der bekennt, dass er nach unserem Gut und Leben trachtet, noch länger Gastrecht in unserem Hause zu gewähren. Der Einwand, es sei ein Zeichen von Schwäche eines Volkes, wenn es dem jüdischen Wesen nicht widerstehen könne, ist verfehlt. Es handelt sich hier um das Gleiche wie bei einer ansteckenden Krankheit und bei der Übertragung von Fäulnispilzen. Ein einziger Pestkranker kann 1000 Gesunden die Pest bringen. Ein einziger fauler Apfel im Korb kann seine Fäulnis auf 100 gesunde Äpfel übertragen. Die 100 Gesunden aber können den Faulen nicht wieder heil machen. Ein Umstand allein schon muss die völlige Ausscheidung des Juden bedingen, sein verderblicher Einfluss auf die Frauenwelt. Kein Volk, das dauernd Juden unter sich duldet, kann gesund bleiben. Es wird an seelischer und physischer Entartung zugrunde gehen. Zugleich aber ist uns die Judenfrage ein starker Antrieb zur Selbstprüfung und Selbstläuterung. Der Jude konnte unter uns nur so mächtig werden durch unsere Schwächen. Alles Niedrige, Faule und Feige an uns gab für ihn einen Wurzelboden ab. Der Jude lebt von den Schwächen und Lastern der Menschen. Dem Aufrechten, Mutigen und sittlich Starken gegenüber ist er machtlos. In der Lehre des Antisemitismus liegt ein gewaltiger moralischer Ansporn. Mit der Aufklärung über das Judenwesen verbinden wir zugleich ein wichtiges erzieherisches Moment. Heute wirkt der Jude durch Beispiel und Ansteckung sittenverderbend, sein materieller Erfolg verleitet zur Nachahmung. Geht sein geschäftlicher Erfolg allmählich zurück, weil sich die Zahl derer vermindert, die seinem trügerischen Wesen Vorschub leisten, so wird sich auch die verjudete Gesinnung, die sich leider tief in unser Volk eingeschlichen hat, verlieren. Den Juden ablehnen heißt die Unsittlichkeit ablehnen, die Moralbegriffe erhöhen. Heute wird aller Sittlichkeit ins Gesicht geschlagen durch eine Lebenspraxis, die dem Juden, der das Gegenteil aller sittlichen Lebensauffassungen darstellt, Ansehen, Macht und Reichtum verschafft. Mit dem Juden lernen wir zugleich die jüdischen Eigenschaften verachten und ihr Gegenteil schätzen. Denn der geistige und sittliche Fortschritt liegt für uns gerade in entgegengesetzter Richtung, als wohin der Jude heute das Volk führt. Die Belehrung über das Judenwesen sollte schon in der Schule einsetzen. Die Schule, die die Pflicht hat, die Jugend mit allem zu wappnen, was der Lebenskampf erfordert, vor allen Feinden und Giften des Lebens zu warnen, darf ihr den gefährlichsten Lebensfeind nicht verschweigen. Durch Versäumnis dieser Pflicht hat sie bis heute unbewusst geholfen, unser argloses Volk dem Hebräer auszuliefern. Nichts brachten wir aus der Schule mit, was uns befähigt hätte, sein wahres Wesen zu erkennen. Eher waren alle Instinkte nach dieser Richtung eingeschläfert.